Park Bong-joo, Vorsitzender des Ministerkabinetts der DVRK, informierte sich in den Kreisen Oncheon und Chungsan über die Dürrebekämpfung und Landwirtschaft. Er besichtigte den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Songhyun im Kreis Oncheon, den genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Pungjong im Kreis Chungsan und weitere Orte und ermutigte dort die Bauern, die mit der Macht der Zusammenarbeit von Armee und Volk bei der Dürrebekämpfung und Zucht und Pflege der Agrarkulturen große Erfolge erzielen. Bei Besprechungen wurden die Maßnahmen dazu ergriffen, die Schäden vor Dürre und Unwetter zu schützen, im Rahmen des Leitungssystems nach Arbeitsgruppen die Überlegenheit des Verantwortlichkeitssystems für die zuständigen Felder maximal zur Geltung zu bringen, entsprechend der Besonderheit des Ackerbaus auf dem Marschland die wissenschaftliche Ackerbaumethode aktiv einzuführen und gleichzeitig die leistungsstarken Ackerbaumaschinen aktiv zu erfinden und einzuführen.